Vergisst er leider schon im nächsten Augenblick, ja, ja. Der Peter, das ist der schwere Nöter, das Küssen ist nun mal sein höchstes Glück. Thank you.